mit gutem Namen. Sie heißen, such nicht allein. Solche Wege zu gehen, das führt oft schon dorthin, wo manche noch glauben, es sei nötig dafür. Am Anfang und vor allem Felsentunnel zu bauen. Stimmt.